Churches sind ein Trio aus Glasgow kommen sie und die schien 2013 mit ihrem Debütalbum The Bone of What You Believe so ein bisschen den Nagel der Zeit getroffen zu haben. Immerhin wurde ihr Album damals bis zu 500.000 Mal verkauft seitdem. Und das zweite in den Startlöchern wird heißen Every Open Eye. Und eben hörten wir schon davon ein Song von Churches, Leave a Trace. Ihr hört den Sunday Service. Es gibt noch Musik für euch von Yola Tango mit Coverversionen. Holly Golightly ist dabei und auch Paul Smith in The Imitations, der Maximo Park Sänger auf Abwägen. Aber erstmal hier Tamarin mit ihrem Song Hands All Over Me. Wieder mal so ein richtiger Griff in die Shoegazer-Kiste. Tamarin hörten wir, die Dame kommt aus Neuseeland, eine Sängerin, die aber seit einiger Zeit in New York lebt und mit Crane Kiss gerade eine neue Platte veröffentlicht hat, die wirklich sehr retro und sehr Shoegazer-lastig klingt. Shoegazer, für alle, die es nicht kennen, das waren diese Bands Anfang der 90er Jahre, die ja vor sich auf der Bühne immer einen ganzen Haufen Effektgeräte hatten und da mussten sie mal natürlich drauf gucken, wo sie drauf treten und natürlich auch mal viel zu schüchtern waren, um das Publikum zu schauen, wenn sie live spielten. Das hat sich dann ganz gut ergeben. Und ja, dadurch dann auch mal sehr diese durch Effekte verzerrte Musik auch hier bei Tamarin zu hören und dem Song Hands All Over Me. Und nun Vorhang auf für Holly Golightly. Das war Holly Golightly, heißt eigentlich Holly Golightly Smith und von ihrer Mutter Holly Golightly genannt in Anlehnung an den Film Frühstück bei Tiffany, wo sie wohl damals sehr begeistert war von der Figur und dadurch ihre Tochter so nannte. Wir sind gleicher Jahrgang, Holly Golightly und ich. Sie ist einen Monat jünger halbwegs und ja, macht Musik, kommt bis aus der Schule von Wild Billy Childish, hat bei den Head Coatees mitgemischt und ja, mit diversen anderen Leuten zusammen musiziert, aber als Solokünstlerin eigentlich immer noch, sag ich mal, das, was sie am besten kann, ruhige Songs von sich geben, so ein bisschen Rhythm and Blues und Rockabilly Style aufgesogen, aber das Ganze dann sehr, sehr reduziert. Und ja, sie hat sich letztes Jahr ein bisschen zurückgezogen, ist nach Amerika gezogen, kommt eigentlich aus England, aber hat jetzt letzten Tag in Amerika gewohnt und dort eher Pferde gepflegt und weniger Musik gemacht, aber jetzt wieder zurück auf der Insel und im Studio gewesen und eine Platte aufgenommen mit dem Titel Slow Town Now. Hier nochmal Holly Golightly mit Stopped My Heart. Goldlightly, ja, macht Musik wie eh und je. Die Hits sind ein bisschen rar geworden, aber ansonsten immer noch sehr sympathisch, sehr authentisch und sehr gerne gehört. Ihr neues Album trägt den Titel Slow Town Now. Holly Goldlightly, große Dame, hoffe, sie mal wieder auch live sehen zu können auf Tour bei uns in den Sendegebieten. Outfit sind eine Band aus Liverpool, veröffentlichen die Tage mit Slowness ihr zweites Album. Darauf gibt es schöne, irgendwie auch reduzierte Popmusik zu hören. Hier kommen sie mit New Air. Thank you. Tja, das war ein Outfit. Fünf Herren aus Liverpool mit viel Sinti-Einsatz, aber geht irgendwie ganz okay. Slowness heißt ihr Album und ihr Song gerade eben New Air. Yola Tango kennen hoffentlich alle von euch. Die Band aus Hoboken, USA, liegt gleich neben New York, gibt es inzwischen seit 31 Jahren. 84 gegründet um Ira Kaplan und Georgia Hubley und James McNew, der dritte im Bunde, der einen Tick später dazu kam, haben damals eher krachige Gitarrenexzesse gemacht und sind aber nach und nach beim ruhigen Songwriting angekommen, mit ihren Fans einen Tick älter geworden. Nicht geändert hat sich ihre Affinität zu Coverversionen. 1990 erschien mit Fakebook ein ganzes Album mit exzellenten Coverversionen, also Songs anderer Künstler. Gab auch ein paar eigene Versionen drauf, aber zum größten Teil Covergeschichten. Die Auswahl auf Fakebook damals dokumentierte auch eigentlich den großen, weiten Horizont dieses Trios. Und jetzt gibt's einen Nachschlag. Stuff Like That There heißt das neueste Album von Yola Tango und exakt 25 Jahre später wieder ein Album mit Coverversionen. Hier covern sie The Cure mit Friday I'm in Love. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too, Thursday I don't care about you, it's Friday I'm in love. Monday you can fall apart, Tuesday, Wednesday break my heart, Thursday doesn't even start, it's Friday I'm in love. Saturday wait, Sunday always comes too late, Friday never hesitate. I don't care if Monday's black, Tuesday, Wednesday, heart attack, Thursday, never looking back, it's Friday, I'm in love. Thursday, watch the walls instead, it's Friday, I'm in love. Saturday, wait, Sunday always comes too late, Friday never hesitate. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise to see your shoes and your spirits rise. Throwing at your frown, just smile at the sound, sleek as a sheet spinning round. Friday, I'm in love, in diesem Fall von Yola Tango. Gibt auch eine tolle Version von Dinosaur Jr., ganz anders gemacht, sehr viel krachiger. Und vielleicht gibt es da irgendwann mal auch eine Friday, I'm in love Compilation-Platte. Wer weiß, das Ganze eben vom Album Stuff Like That There, Cover-Version. Nicht nur, auch ein paar neue Songs von Yola Tango sind dabei. Und kennt ihr eigentlich schon die Story, wie ich die Band kennengelernt habe? Vielleicht schon mal vor 10 Jahren hier erzählt, aber ich mache es gerne nochmal. Ich bin damals immer bei Ruf Trade gewesen, so ein Plattenladen im Karo-Viertel in Hamburg, den es immer noch gibt. Damals war das die Institution für Indie-Musik. So viele Plattenläden gab es damals noch gar nicht, die solche Musik irgendwie hatten. Ich damals noch ziemlich England fixiert, mehr so pop-affin und so ein bisschen Shoegazer und vor allen Dingen krachige Geschichten gerne gehört. Also gitarrenkrachige Geschichten eher. Und ja, habe da eigentlich fast jede Woche geguckt. Auf dem Weg von der Uni nach Hause lag es ziemlich genau auf dem Weg mit dem Fahrrad. Und irgendwann lief da halt so ganz tolle Musik im Hintergrund vom Plattenteller von Michael Ruff, dem Inhaber, aufgelegt. Und ich fragte irgendwann so, wer denn das sei. Er mich nur mürrisch angeguckt. Ja, das sind Yola Tango. So ein total mürrischer Typ, was ihr wie ihn kennt. Und dann ich irgendwie geguckt, ne, im Plattenfach nicht gefunden. Ne? Wie werden die geschrieben? Ne? Alles probiert irgendwie, nochmal gefragt, so ganz vorsichtig. Und wer war das? Yola Tango. Ich wieder gewühlt und sowas und gesucht. Ey Mann, du musst mal bei den amerikanischen Bands gucken. Da habe ich immer nur im Englandfach geguckt. Ich habe so Fächer sortiert nach Ländern, also Neuseeland ein Fach und England und Amerika und so weiter und so fort. Aber dass diese Band aus Amerika kam, für mich eine Offenbarung damals. Und ja, ich habe sie lieben gelernt. Vor allem damals mit dieser Platte May I Sing With Me, erschien 92. Großes Werk. Und jetzt, wie gesagt, wieder mit ja, halbwegs neuer Musik, mit Coverversion, Stuff Like That There. Yola Tango nochmal mit einem Cover von Parliament, I Can Feel the Ice Melting. You are so distant, you're so alone. You possess a reputation for being cold. Oh, but lately when I look at you, I see a trace of a smile. Oh, I know that I see a spark of interest for me in your eyes. And I'm not really worried, cause I can feel the ice melting in your eye. Can almost feel it drip. I can feel the ice melting in your eye. Can almost feel it drip. Always keep your feelings to yourself. You never share a moment with no one else. Oh, but now it's like electricity. Every time our eyes meet, your resistance is weakening, and pretty soon you will be my sweet baby, 'cause I can feel the ice melting in your eye. Can almost feel it drip. I can feel the ice melting in your eye. Can almost feel it drip. I can see right through you. Oh, I know that you care for me, and lover, I care for you. So baby, stop pretending, 'cause I can feel the ice melting in your eye. Can almost feel it drip. I can feel the ice melting in your eye. Can almost feel it drip. Can almost feel it drip. Thank you. myself if the danger all lies between heaven and hell. When I close my eyes, I'm not falling asleep. I am opening drawers, I am sifting through papers. Ich das gerade erinnert, musikalisch ganz klar natürlich an Elliott Smith. Es gab aber eine Zeit lang, haben ganz, ganz viele Künstler versucht, wie Elliott Smith zu klingen, der große Songschreiber. Ja, und hier gibt es wieder mal einen, der es versucht, aber auch sehr, sehr gut hinbekommt. Andy Schauf heißt er, kommt aus Kanada und hatte gerade, vor kurzem, kam schon im Mai raus, die Platte The Bearer of Bad News veröffentlicht, was ich sein Debütalbum ist. Auf jeden Fall ganz tolle Platte mit Geschichten, die er dort erzählt und die er zum Besten gibt. Eben gerade hörten wir I'm Not Falling Asleep. Andy Schauf, für mich noch unbeschriebenes Blatt, aber die Platte ganz, ganz groß und deshalb auch hier Album der Woche beim Sunday Service. Nächster Song von ihm geht locker mal 8 Minuten, also lehnt euch zurück, macht euch eine heiße Tasse Tee und genießt diesen Song hier. Wendell Walker heißt er, von Andy Schauf. Of purple, the winter would roll past the worry windows into our soul and shake our weary bones. Now this past winter's the coldest in years. It's hard to explain if you've never lived here. But it locks your doors and starts your mind thinking in circles just to pass the time and breaks your weary heart. Now Wendell Walker was a man of God, but he didn't care much for his sober mind. Turned around, heard the voice of God and the angel's sound, a message just for him. You save her where you Now when the war grows, a friend of mine, but he married too young in the summertime. Their hearts weren't ripe, so they fell apart. And I found myself with a joyful heart as our secret lives began. We found our moments in between the hours. When Wendell Walker drove his car to town, but one day he found a letter that I wrote for her on the top of her dresser. And in his winter mind, he heard the voice of God say, she is the devil's child. Won't you save her while you can? Cut down the other man. With a voice of to his wife that confirmed his fears, he sat down on the edge of bed, read the letter again to see who'd sent it, but it was signed "Forever Yours." He stood up slow like he'd just been hit, walked into the kitchen where his wife was sitting. He said, "My mother called on the telephone. She says she needs some help, so I'll be back in the morning." And he grabbed his heavy coat. My phone rang while I was watching the news. Said the house was ours to cure these winter blues, so I made my way and we turned the blinds. And Wendell walked in just in time to see our secret day and say, "My son, I'm gonna have to cut you down. He pointed his rifle to my eyes. But his hesitating hands were shaking from the cold. So I pushed his gun away. Just as he found his strength and the bullet kissed her lips, and I cried, 'My God, my God, what have I done?'" And he reloaded his gun. And he poured it in his mouth. and I stood in the room that I created. Wendell Walker, ein Song von Andy Schauf von seinem Album The Bearer of Bad News. Und ja, 9/11 seiner Songs, 11 sind hier drauf, sind schon ziemlich depressiv, ziemliche Runterzieher, wie man das ja auch von Elliott Smith kannte. Er hat ab und zu mal eine Klarinette dabei, die punktuell zu hören ist und gerade eben ganz zum Schluss dann auch irgendwie so ein Streicher-Staccato, ganz schick gemacht, wie ich finde. Und die Platte ist wirklich ja, ein einziges Highlight. Viele tolle Songs drauf, die ja schon ein bisschen berühren, auch so ein bisschen, wie gesagt, runterziehen, aber dann irgendwann doch so ein bisschen ein Licht am Horizont auftauchen lassen. Und ja, die Platte wirklich ganz toll. Album der Woche hier beim Sunday Service. Nochmal ein Song von Andy Schauf von diesem Album, der heißt You're Out Wasting. Right. You're Out Wasting. Das war Andy Schauf, der Song vom Album The Bearer of Bad News. Die Platte wurde erst von ihm selbst veröffentlicht, mit eigener Hand sozusagen, die Cover zusammengebastelt und zusammengeklebt und etc. etc. Inzwischen auch bei einem richtigen Label erschienen und auch hierzulande erhältlich. Dazu auch mehr auf der Homepage zu unserem Album der Woche, wie immer auf der Seite sundayservice.de. Und hier kommt der Sänger von Maximo Park, Paul Smith, mit seiner Band And The Intimations. Neues Album heißt Contradiction, mit diesem Projekt sein Debüt sozusagen. Und hier People on Sunday. Sunday, das waren Paul Smith and the Intimations. Ich meine, der Titel People on Sunday Service wäre noch cooler gewesen, aber ich meine, so geht das auch okay, würde ich sagen. Paul Smith kennt ja alle als Sänger von Maximo Park, seine Stimme auch hier ganz unverkennbar rauszuhören. Unter vielen, vielen kann man die, glaube ich, raushören. Er hatte ja schon im Jahre 2000 mit Margins ein Soloalbum veröffentlicht, jetzt mit neuer Unterstützung mit The Intimations. Das ist zum einen Claire Adams am Bass und dann Andrew Hodson am Drums. Er selbst spielt Gitarre und singt. Und die Platte finde ich hier mit dem Titel Contradictions besser als die letzten beiden Maximo Park Alben zusammen. Da sind einige ganz nette Songs drauf. Hier nochmal Paul Smith and the Intimations mit The Mezzanine Floor. Black dress and a mascara flash. waren also nicht Maximo Park, aber immerhin die Stimme. Und zwar in diesem Fall Paul Smith mit The Intimations, The Mezzanine Floor, der Song von seinem zweiten Soloalbum, kann man eigentlich fast sagen, Contradictions betitelt. Und ich schätze mal, Maximo Park haben bestimmt auch wieder was Neues demnächst am Start. Das war der Sunnyverse für heute. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuhören. Playlist zum Nachlesen könnt ihr nochmal euch anschauen auf der Homepage unter sundayservice.de oder aber auch die Playlist per E-Mail zuschicken lassen. Einfach mir eine E-Mail schicken. Dann bekommt ihr die automatisch als Rückmeldung und dann auch wöchentlich, wenn ihr möchtet. Die Adresse dafür ist mail@sundayservice.de für ein Playlist-Abo. Kostet nichts und kann man gern mal machen. Den Abschluss heute machen Müller Rödelius. Der eine im Bunde, Hans-Joachim Rödelius, kennt ihr hoffentlich alle als alter Krautrock-Wegbereiter mit Bands wie Cluster und Harmonia. Ist auch inzwischen schon geboren, 34, also irgendwie 81, 82 Jahre alt. Hut ab, in dem Alter noch so tolle Musik zu machen. Zweiter im Bunde ist ein gewisser Herr Müller. In diesem Fall ist es Christoph H. Müller, kennt man vom Gotan-Projekt. Die beiden haben eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Imagori. Darauf gibt es elektronische Beats zu netten Klavierläufen. Wirklich nette Platte. Hier kommt der Song Time Has Come von Müller Rödelius und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.